Der Staub von tausend Meilen klebt an Seide und an Stahl. Karls stolze Legionen ziehen langsam durch das Tal. 30.000 Krieger, eine Mauer aus Gewalt. Doch vor den Toren von Neuss verhallt der Marschtritt kalt. Sie wähnten sich am Ziele, die Erschöpfung in den Knochen. Schlugen Zelte auf im Glauben, sich den Sieg schon fest versprochen. Doch schaut hinauf zum Festungswall, wo jeder Mann nun steht. Ein Feuer in den Herzen brennt, das niemals untergeht. Schlag, Trommel, Trommel. Schlag die Trommel, hebt die Speere, Hermann führt den blutig Tanz. Neuss erwacht im Donnerhall und bricht das Herz auf stolzen Glanz. Wie Feuer aus den Schatten brachen sie nun plötzlich los. Mit Lanzen und mit Schwertern ihre Klingen. Tief im Staube, stumm erschüttert und gebannt, wenn über sie der Sturm hereinbricht wie ein Weltenbrand. Das Tor bricht auf, ein Eisensturm, ein Schwall aus Mut und Zorn. Hermann von Hessen reitet vor, das Banner fest nach vorn. Die Burgunder noch im Halbschlaf, ohne Helm und ohne Schild, erleben, wie die kleine Stadt zur wilden Bestie wird. Wie ein Blitz aus klarem Himmel fuhr die Klinge hart ins Fleisch. Ein kurzer wilder Überfall, dann Stille, totenbleich. Schlag die Trommeln, hebt die Speere, Hermann führt den blutig Tanz. Neuss erwacht im Donnerhall und bricht des Herzog stolzen Glanz. 600 Feinde sanken tot in blutgen Schlamm hinab. 12 der unsern gaben alles, hielten Stand wie eine Wand. Hört den Schrei, der durch die Nacht wie ein Gewitter bricht. Sucht Platz im Dreck, ihr Narren. Kurzer Schlag, die Tore schließen schnell. Der Jubel in den Gassen schallt stürmisch laut und hell. Karl der Kühne blickt entsetzt auf sein geschundenes Heer. Die kleine Stadt am Niederhain gibt ihre Freiheit nicht mehr her. 11 Monate im Eisenring, doch dieses erste Blut war die Taufe unserer Mauern, war das Siegel unserer Wut. Schlag die Trommeln, heb die Speere, Hermann führt den blutig Tanz. Neuss erwacht im Donnerhall und bricht des Herzogs stolz in Glanz. 600 Feinde sanken tot in blutgen Schlamm hinab. 12 der unsern gaben alles, hielten Stand wie eine Wand. Hört den Schrei, der durch die Nacht wie ein Gewitter bricht. Also so klein die Zahl, so groß das Herz. Wir trotzen kahl im Winterschmerz. Die Tore zu, die Herzen frei. Neuss bleibt